Bedenke doch, o Jesu, dass du noch ein Fürst des Friedens heißest. Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden, will sich dein Herz auf einmal von uns wenden, der du so groß